Guten Morgen. Diesmal ist es vielleicht sinnvoll, die vergangenen beiden Vorlesungen nochmal zusammenzunehmen. Wir hatten uns ja sozusagen auf zwei unterschiedlichen Gleisen, also so im Blick auf zwei Parallelaktionen mit dem Profil und mit den Wirkungen dieser mächtigen Epoche namens Romantik beschäftigt. Eine erste Annäherungsbewegung an die Romantik führte uns einen Weg eher, sage ich mal, auch das ist jetzt nicht so trennscharf natürlich zu sagen, im Blick auf die Romantik eben, aber die erste Annäherungsbewegung führte uns doch den Weg eher über die Theorie. Mit ihrer Suche nach den unaufhebbaren Schatten der Vernunftaufklärung und mit ihren vielfältigen Strategien einer Poetisierung des Denkens, Sie erinnern sich, Universalpoesie als Stichwort bei Schlegel, stellen sich die romantischen Philosophen Friedrich Schlegel, Fichte, Schelling und Intellektuelle wie Novalis oder Jean-Paul dem kantischen Denken entgegen. Die romantisch bewegten Autoren arbeiten alle auf unterschiedlichste Weise irgendwie mit dem Traummotiv, mit dem Traumproblem und durchkreuzen mithilfe des Traums sozusagen, bezogen auf den Traum mit voller Absicht, das quasi traumlose Rationalitätsideal, das die Wissenschaft und Erkenntnistheorie seit Descartes, Hobbes, Locke, Hume und wie gesagt über Wolf bis Kant, den hatten wir uns so genau angesehen, mehr oder weniger selbstverständlich verfolgt hatte. Eine Vernunft, die nicht Klarheit und Evidenz allein des Wachseins als ihr Urbild betrachtet, ist aus dieser vorromantischen Sicht, also in der Tradition bis hin zu Kant, schlicht und einfach keine Vernunft gewesen. Die Romantiker drehen genau dies nun um. Sie plädieren freilich, das hatte ich auch versucht zu zeigen, keineswegs jetzt einfach nur für eine Art Umbesetzung, also eine Ersetzung der Wachvernunft durch die Fantasie oder den Traum. Was das romantische Denken fasziniert, ist vielmehr die Übergängigkeit. Das im Kern möglicherweise Unentscheidbare in dieser rationalistisch so eingespielten Trennung, Abgrenzung von einerseits Wachbewusstsein und andererseits Traum. Was die Romantik entdeckt und experimentell ausreizt, ist vor diesem Hintergrund dann die Tatsache, dass neben der Existenz dieses Übergangs, wenn man sich auf ihn einlässt, man entdecken kann, dass der Traum keineswegs einfach nur dumpf ist oder wirr, verworren oder dergleichen, sondern dass auch das Träumen so etwas wie ein ihm ganz eigenes Reflexionsvermögen in sich trägt. Mit unserem Wachbewusstsein korrespondiert also, das wäre sozusagen die Entdeckung der Romantik, ein anderes, eine Art ganz fragiles Traumbewusstsein. Und womöglich schlagen dann diese beiden inversen Formen des Denkens, also im Wachen, im Träumen oder in der Fantasie, im Tagtraum und so weiter, genau dort ihre kreativsten Funken, wo sie einander spiegelsymmetrisch beinahe berühren, sozusagen, wo also die heiße Zone dieses Übergangs wäre. Im Tagtraum beispielsweise, dem somnambulen Zustand, in dem wir fast schon schlafend beinahe träumen, und auf der anderen Seite in der hellsten, dem Wachen fast schon sich annähernden Phase des Schlafs. Ich hatte dafür ja dieses eine kleine Schlegel-Zitat, diesen Schlegel-Aphorismus so als Kronzeugen eingesetzt. Lassen Sie mich zum Beleg eines eben in diese Richtung gehenden traumtheoretischen Zugs der Romantik, der also diese doppelte Annäherungsbewegung im Blick hat, noch einmal eine von mir bisher nicht genannte, stärker sogar theoretisch formulierte Stelle aus dem Werk des großen Ironikers Jean-Paul zitieren. Diese Stelle richtet sich gegen eine vorschnelle Identifikation von Traum und Schlaf und rückt in einer ganz ähnlichen Weise wie bei Hegel das Träumen einerseits und das wache Denken andererseits zusammen. Ich zitiere das mal ganz langsam, weil es ist auch so eine kurze Stelle. Höchstens, schreibt John Paul, höchstens im tiefen Schlaf, wo der Nervenkörper ruht, könnte man die Seele vom Irdischen losgekettet denken. Also im tiefen Schlaf. Im Traum hingegen eher enger angeschlossen, weil der Traum so gut wie das tiefe Denken, das wie er die fünf Sinnespforten abschließt, ja kein Schlafen ist. Also auch da wird betont, der Traum ist kein Schlafen in diesem starken Sinne und so gut wie das tiefe Denken, das ja ebenfalls die fünf Sinnespforten abschließt, sozusagen das in der Nähe des maximalen Konzentrations- oder Reflexionsbereichs. Soweit nochmal zu dieser ersten Annäherungsbewegung, quasi aus der vorletzten Sitzung, den Weg über die romantische Traumtheorie. Eine zweite Annäherung ergab sich mit der vergangenen Vorlesung dann vor dem Hintergrund der zunächst ganz allgemein gestellten Frage nach der Rolle des Traums, nicht in der Theorie, sondern in der schönen Literatur. Kunst, soweit habe ich mich jetzt nicht vorgewagt, sondern beschränkt auf die Literatur, die Bühnenliteratur. Und hier ließ sich, ganz grob gesagt, trotz der herrlichen Vielfalt der Stoffe, denen wir natürlich nicht gerecht werden können, hier in einer philosophischen Vorlesung, es ließ sich eine gewisse Parallele zu den Theoriebefunden konstatieren. In der klassischen Roman- und Bühnenliteratur schon seit dem Barock und tatsächlich eben bis vor deren Romantisierung, die so etwa an der Schwelle zum 19. Jahrhundert auch erfolgt, hat der Traum, was seinen Bezug zur Realität angeht, eine durch den literarischen Rahmen definitiv begrenzte Funktion. Im Stück oder im Text werden zwar durchaus verwechslungs- und verwicklungsträchtige Traumerfahrungen mobilisiert und es wird, wenn man so will, die Gegenwelt des Träumens durchaus ernst genommen. Das ist gerade die Pointe, dass man allerlei verwechseln kann zwischen Wirklichkeit und Traum, auch in diesen klassischen literarischen Sujets. Das heißt, die Träume sind folgenreich, sie wirken hilfreich, prophetisch, irreführend, fatal und sie sind auch faszinierend präsentiert in der klassischen Literatur als Schicksalsgröße, als Quellen von Hoffnung, Glauben, Unglück und Glück. Gleichwohl verhält es sich eben, was die Art der Präsentation angeht, ein wenig wie bei dem Traumargument des Descartes. Aus Sicht des Lesers oder Zuschauers steht der Traum sozusagen stets nur in Anführungszeichen auf der Bühne. Also kann man der Handlung folgen und man kann stets sozusagen aus geruhsamer Distanz verfolgen, auf welche Weise sich der Traum am Ende dann wohl als Quelle von Irrtum, Wahrheit oder wie auch immer erweist. Ich hatte Ihnen zur Illustration dieser gleichsam immer schon von einer Wirklichkeitsgewissheit geprägten Funktion des Traumes in der Literatur den Schluss von Calderons Theaterstück Das Leben ein Traum zitiert. Der Held Sigismund erkennt und erklärt sich am Schluss dem Publikum zugewandt als durch seine Träume geläuterter Mensch, der sozusagen einen langen Erfahrungsweg hinter sich hat. Und er sagt dann, was bestaunet ihr und gaffet, wenn ein Traum mein Lehrer war. Er fragt damit auf der Bühne, aber er fragt eben damit auch sein Publikum und teilt damit sozusagen in der Schlussszene mit uns allen die Perspektive, die wir im Grunde immer schon hatten. Wir haben dann da seine ganzen Wirrungen vorher verfolgt. Er selber war sozusagen der, der durch den mit Tunnelblick durch die Handlung lief und am Schluss sozusagen erklärt er sich endlich mit der Rationalität einig, mit der wir der ganzen Sache schon beigewohnt haben. Wir finden im Grunde also die Wirklichkeitsmaßstäbe der gemeinsamen Welt der Zuschauer durch die Handlung im Nachhinein bestätigt. Genügt es doch, solchen Traum zu haben, bekennt Sigismund am Schluss aufgeklärt und erläutert dann, was er gelernt hat. Denn so ward ich mir bewusst, dass das Glück des Menschen alles wie ein Traum vorüberschwindet. Drum es mir zunutze machen, will ich heut, solange es dauert. Also, ist jetzt ein bisschen überpointiert sozusagen, aber Sie merken, es ist dieses Prinzip der lehrreichen Präsentation des anderen in einem Rahmen, der sozusagen immer gewährleistet, dass wir auch die Lehre ziehen können und es beziehen können auf das, was schon da ist. Der Traum ist in diesem Sinne in der klassischen Literatur eine der Dramatis Personae. Er tritt auf und er tritt ab. Die Literatur spielt mit dem Traum, aber allenfalls kurzzeitig kann sie dabei selber als etwas erscheinen. Kann sie dabei selber als sozusagen etwas Traumhaftes oder als Traum erscheinen und wirken. Diese sozusagen limitierte, gerahmte Wirkung, ich hatte so ein bisschen den Vergleich gezogen zu diesem Zweifelsargument, mit dem Descartes operiert, auch da wird der Zweifel natürlich schon in Gang gesetzt, der Leser soll ihn erfahren, aber der Rahmen ist sozusagen von vornherein klar. Genau dieser limitierte Einsatz und die limitierte Wirkung nun, das ist es, was mit der romantischen Zäsur anders wird. Der Traum steigt in der Phase der Romantisierung des Literarischen gleichsam aus dem literarisch vorher wohlpräparierten Rahmen heraus und entgrenzt sich in die Welt hinein. Nebenbei bemerkt ist natürlich auch das Werk eines Autors, das steht außer Frage. Aber sozusagen das Paradigma für das, was die Aufgabe des Werks ist, verändert sich. Ich hatte Ihnen beispielhaft den Schluss von Kleists Prinz Friedrich von Homburg aus dem Jahr 1811 vorgestellt, der mit einer unterbrochenen Hinrichtungsszene endet. Und diese Hinrichtungsszene bekommt sozusagen, also das ist jetzt kein zulässiges Wort für diesen Zeitkontext, aber wir würden vielleicht sagen etwas Surreales oder etwas sozusagen Unaufgehobenes. Sie endet wie ein Quasi-Traum. Und dadurch endet sie auf gewisse Weise auch nicht. Sie ragt sozusagen hinein in die Leseerfahrung und löst sich nicht auf, diese Schlussszene. Sie erinnern sich, ist es ein Traum? Fragt Friedrich. Und die Antwort eines biederen, rationalen Getreuen lautet, was sonst? Ein Traum. Auf ähnliche Weise werden wir, so wie eben in diesem Stück, in vielen weiteren romantischen Prosastücken und auch in unzähligen dann sozusagen noch moderneren Literaturstücken seither, mit Schlüssen diesen Typs nicht mehr umstandslos aus dem Werk entlassen und sozusagen in den Rahmen hinein zurückversetzt, den wir vorher immer schon hatten. Die Literatur begnügt sich nicht mehr damit, bloß Literatur zu sein. Sie stellt unseren eigenen Abstand zu der Wirklichkeit des Werks in Frage und sie ergreift und will auch ergreifen den Wirklichkeitssinn des Lesers. Nicht nur seine Meinung, sein Wahrheitsverständnis, seine Weltsicht, sondern tatsächlich sein Wirklichkeitsverständnis. Und vielleicht greift sie dieses Wirklichkeitsverständnis, also ergreift es nicht nur, sondern greift es sogar regelrecht an. Dass das mit dem Angriff tatsächlich keine hochfliegende und irgendwie nachträglich abstrakte Betrachtung ist, sondern zur damaligen Zeit, also in der Phase, die wir so Romantik nennen, handfest spürbar war, zeigt beispielsweise die Wirkung eines Buches wie Goethes Die Leiden des jungen Werther. Das Buch schockierte seine Zeitgenossen und es zog, das ist wahrscheinlich bekannt, aber ist eine bemerkenswerte Tatsache, es zog eine Welle von Selbstmorden nach sich. Es veränderte, wie man so schön sagt, das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Meine These dazu wäre, diese Wirkung hat nicht so viel, wie man so gemeinhin vielleicht auch dazu erzählt bekommt, mit dem Thema des Buches zu tun. Also mit dass es da so intensiv um Liebesleid und Freitod eines schwärmend Enttäuschten geht. Ich denke, wir sehen hier vielmehr die durchschlagenden Wirkungen dieses neuen, romantisch entgrenzten literarischen Formtyps. Eben dieser Form, die direkt auf die Wirklichkeit des Lesers zielt. Also Geschichten über Liebesleid gab es schon früher, unendlich viele. Die Frage ist, in welcher Form der Leser hineinverstrickt wird. Und das ist am Werther radikal gewesen. Ich habe da ja auch beim letzten Mal kurz die Schlusspassage angespielt, ein bisschen was zitiert. Das Buch wirkt wie ein Traum, der nicht endet. Und der dann aus seiner eigenen Konsequenz heraus noch seinen Leser in den Tod weisen kann, sozusagen. Das Buch zieht den Leser in die Erfahrungssphäre des Protagonisten hinein und gibt ihm am Schluss eben nicht diesen sicheren Rahmen einer schon vorher gewussten allgemeinen Wirklichkeit sozusagen zurück. In Traumbegriffe gefasst könnten wir sagen, praktizieren die Kunst und die Literatur einen solchen traumbewussten Umgang mit der Wirklichkeit, verweigern sie nämlich dem Vernunftgebot des Erwachens die Gefolgschaft, dann korrespondiert dieses Programm präzise mit dem romantischen Verständnis von philosophischer Theorie, nämlich mit dem Ideal einer Wissenschaft im Medium der Poesie, die als Wissenschaft gerade in diesem wachträumenden, traumwachen Übergang auf neue Weise reflexiv sein kann. Ja, bislang hatte ich die Romantik sozusagen von ihrer romantischsten Seite her genommen und vieles von dem, was ich sagte, waren sehr pointierte Interpretationen. Sie haben das gemerkt, ich habe auch ein paar Mal sozusagen Konfliktstellen mit traditionellen Lesarten der Romantik markiert. Ich habe sie also sozusagen sehr von der Frühromantik her genommen, auch gerade was eben dieses Interesse an der Übergängigkeit zwischen Wirklichkeit und dem vorher als nicht so wirklich Disqualifizierten angeht. Philosophisch gesehen funktionierte diese Romantik dann in Folge sozusagen der weiteren Geschichte des Denkens selbst ein bisschen wie der Werther oder der Prinz von Homburg oder auch wie die Hymnen des Novalis an die Nacht. Es war eine durchaus unklare Wissenschaftslage oder Landschaft, die diese intellektuelle Bewegung erzeugt und zurückgelassen hat. Denn im Grunde leuchtet es ja ein, wenn man es aus etwas Abstand betrachtet, was für eine Wissenschaft soll eigentlich nach einem durch und durch romantisierten Denken noch kommen. Um das jetzt nochmal, also diese Gemengelage, die durch die Romantik auch entstand und ihre Folgen, nochmal genauer in den Blick zu nehmen, möchte ich auf einige wichtige Züge der Romantik zu sprechen kommen, die ich bislang eher heruntergespielt habe. Eben weil unser Interesse ja dieser Wirklichkeitslinie oder dieser Trennlinie von Traum und Wirklichkeit galt. Und das bisher dargestellte, sozusagen die radikalste, zugespitzteste Leistung der Romantik in diesem Feld darstellt. Ich möchte jetzt diese anderen Züge der Romantik nochmal so herauspräparieren und Ihnen vorstellen, um dann die Romantik verlassen zu können und zu sehen, wie diese Züge dann auch späterhin sozusagen wirkungsgeschichtlich im Grunde dominanter sind als diese schwer zu haltende, prekäre, feine Logik sozusagen des Übergangs, des oszillierenden Übergangs, an der die Frühromantik ihre Projekte festgemacht hatte. Und ich möchte dann das verbinden mit dem Vorschlag, die Romantik sozusagen mit 7 Meilenstiefeln zu verlassen, nämlich aus der Zeit von etwa 1800 bis 1820 einen Riesenschritt zu tun und dann gleichsam umzusteigen in das letzte Drittel und das Ende des 19. Jahrhunderts. Für diesen auch jetzt wieder etwas überfliegenden, aber vielleicht doch für die Konstellation ganz informativen Riesenschritt und Überstieg sind es 3 vielleicht nicht unbedingt philosophische Thesen, sondern eher, ja, wie ich das jetzt eben schon genannt habe, Charakterzüge, Charaktermerkmale des romantischen Denkens, die in der Folge extreme Wirkung entfalten, die als Folgen des romantischen Denkstils des 19. Jahrhunderts über bleiben werden und die sich auch verallgemeinern werden. Ende des 19. Jahrhunderts, 2 Generationen nach Autoren wie den Schlegels, Tieck, Fichtes, Schelling, St. Pauls und so weiter, sind diese drei Merkmale, würde ich sagen, dann auch zu Grundmustern der Naturforschung geworden. Das hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet. Sehr interessante, eigenartige Verschiebung, über die sich auch viel erzählen ließe oder Fragen, auch an Fragen befragen ließe, die sich also bis heute auch ein wissenschaftshistorisches und philosophiehistorisches Forschungsgelände ist. Also ich möchte da mal drei Merkmale rausstellen, nicht damit sagen, dass das die einzigen sind, und sie sind auch etwas großrahmig, aber strukturieren uns das Feld. Ich schreibe das mal so grob an die Tafel. Stichwörter ist jetzt alle bitte nur als Arbeitsbegriffe nehmen. Ich erkläre das gleich. Der erste dieser drei sozusagen romantischen Erbschaften, Nachlässe, ist ein neuer und prägnanter Hang des ganzen Jahrhunderts zu einem Denken in prozessförmigen Kontinua, die, das kennen wir auch als frühromantisches Motiv, alle miteinander zusammenhängen, sodass es noch hinter jeder sinnfälligen Trennung gleichwohl einen verborgenen Übergang gibt und auch einen verborgenen, eben dynamischen Zusammenhang. Man könnte sagen, die nachromantische Zeit war gerade in ihrer Freude an der Vielfalt doch auch und in zunehmendem Maße geprägt, dann wieder von einem, wir würden sagen, holistischen Einheitsdenken, dass die Aufklärung oder etwa ein Denken kantischen Typs bei aller Vernunftbetonung nicht so kennt. Kant, wie Sie wissen, zerteilt ja die Vernunft, theoretische, praktische, und dann gibt es die Urteilskraft und so weiter. Das ist zwar eine Vernunftphilosophie, aber dieser sozusagen, diese Tendenz, in Prozessform alles mit allem als Zusammenhängendes zu denken, als eine Dynamik, in der nur Übergänge abgetragen werden können, das ist eine sozusagen romantische Gegenfigur. Dieser Zug eben nicht nur zum Prozesshaften, sondern der Zug zur Einheit ist nicht wirklich nachträglich zur Romantik hinzugetreten, sondern er klang in ihr von Anfang an mit. Allerdings eben, das hatte ich an den frühen Texten ja auch herausgestellt, er klang mit in Form einer Paradoxie. Es sollte Einheit und Vielheit gleichermaßen geben und es kam gerade auf die oszillierende Bewegung zwischen beiden an. In einer fulminanten anonymen Programmschrift der frühen Romantik, dem sogenannten ältesten Systemfragment des deutschen Idealismus aus dem Jahr 1796 oder 97, interessanter kleiner Text, ein Fragment, von dem man nicht weiß bis heute, ob Hegel oder Schelling es geschrieben haben oder vielleicht beide. In diesem frühen Text lautet explizit die romantische Forderung wie folgt. Und da können Sie jetzt mal diesen einheitsdenkerischen Zug schon in der früheren Romantik erkennen. Die Forderung lautet, die Poesie solle Lehrerin der Menschheit werden. Und dann weiter, Monotheismus der Vernunft und des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst. Dies ist, was wir bedürfen. In diesem Sinne brauche man dann, so fordert dieses älteste Systemfragment, eine neue Mythologie. Eine neue Epoche der allgemeinen Freiheit soll anbrechen und es geht darum, dass die Dichtung die Macht ergreifen soll. Die Dichtung soll die Macht ergreifen, Polytheismus der Einbildungskraft, das ist eine romantische Parole, die uns vertraut ist. Aber wenn Sie genau hinhören, so hören Sie, dass dieses polytheistische Spiel der Einbildungskraft keineswegs eben nur auf Spannungen aus ist, sondern im Zeichen einer Vernunft stehen soll, die sich als Vernunft des Herzens im freien Spiel dann doch auch wieder zeigt. Monotheismus der Vernunft und des Herzens als Stichwort, also starke Vokabel. Wir können also sagen, die romantische Poetisierung des Denkens lebt keineswegs durchgängig von dieser Bewegung, sich ganz den Vielheiten auszusetzen, sondern es steckt in ihr auch diese Sehnsucht nach Einheit und diese Idee eines Zusammengehens des Vielen in freier Harmonie. In diesem Sinne also Stichwort Holismus, und das bleibt in unterschiedlichsten Formen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein starkes Motiv. Sie haben auch dann, es wird oft unter dem Namen Hegel dann auch aufgerufen, dieses holistische Denken sozusagen. Hegel war ja auch in gewisser Weise Romantiker, wenn Sie so wollen. Es wird auch in diesem Sinne dann sozusagen gegen Kantianismus in Feld geführt. Es gibt diesen Kampf der Riesen sozusagen, Kant versus Hegel und umgekehrt. Also natürlich durch Nachfahren dann immer zitiert diese Namen. Und dieser holistische Zug beerbt die Romantik als Prozessdenken, als radikales Prozessdenken weiterhin. Natürlich gibt es dann Metamorphosen, also vieles daran ist dann in keiner Weise mehr mit der Romantik kompatibel. Den zweiten Zug hatte ich eben unterschwellig schon mitgenannt. Offen zutage liegt aus der romantischen Perspektive allenfalls die Hälfte der Welt. Richten wir also unsere Aufmerksamkeit auf das Verborgene, auf die Latenzphänomene, auf das Halbwirkliche, das ist die romantische Erkenntnisbewegung, und damit auch auf das Unbewusste, nicht nur in dieser Welt im Allgemeinen, sondern auch in unserer subjektiven Erfahrung. In diesem Sinne hat tatsächlich die Romantik den Ausdruck unbewusst eingeführt und vielfach verwendet. Jean-Paul, Goethe, Karl Philipp Moritz beziehen sich alle also explizit auf etwas als unbewusst. Als Erstbeleg für das Vorkommen des Wortes Unbewusstsein gilt ein sehr früher Beleg. Es sind die philosophischen Aphorismen von Platon aus dem Jahre 1776. Das romantische Interesse an den untergründigen Dimensionen unserer Erfahrung haben wir uns näher angesehen. Dieses frühromantische Profil von Unbewusstem, Halbbewusstem, das wir so mit den Zuständen von Tagtraum, Schlaf, Wachsein, Wachwerden und dergleichen verknüpfen können, verändert dann nach der Romantik oder mit dem Ende der Romantik seinen zuvor eher idealistischen und an der emphatischen Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten für Erfahrung orientierten Charakter. Es verändert ihn überall dort, wo nicht mehr, wie in der früheren Romantik, in existenzieller Zeitgenossenschaft sozusagen die subjektive Wirklichkeit Thema ist und vielleicht auch die politische Gegenwart, auf die man sich bezieht, als jemand, der handelnd in der Wirklichkeit steckt und erlebend eben auch, sondern eben woanders operiert wird mit dieser Frage nach dem Unbewussten, wo nämlich in einer forschend naturkundlichen Einstellung der objektive Mensch betrachtet wird und damit ein anthropologisches Forschungsinteresse, kein auf literarischen Ausdruck oder politische Handlung angelegtes Interesse im Mittelpunkt steht. Hier bekommt das Unbewusste eine andere Konnotation. Hier führen nämlich die Überlegungen mehr oder weniger direkt hinein in eine empirische und auch materialistisch gemeinte Psychologie der Vorstellungen. So etwa ab 1825 bei dem Kantianer Johann Friedrich Herbart oder dann später, das Wort ist sehr schön sprechend, dieses Interesse am Unbewussten sozusagen als Teil der menschlichen Natur führt dann hinein in eine Psychophysik. Eine solche Psychophysik, hat etwas später, ab 1860, Gustav Theodor Fechner entwickelt. Also er nennt die ganze Wissenschaft, die er vorhat und im Auge hat und mit der er dann auch beginnt, nennt er Psychophysik. Und damit ist gemeint, es soll eine, so ist sein Ausdruck, damit, vorstellungskundliche Wissenschaft sein. Also die Vorstellungen, wenn man so will, die subjektive Wirklichkeit, aber jetzt sozusagen von außen betrachtet, auf den Seziertisch gelegt, soll hier Gegenstand einer empirisch objektivierenden Untersuchung werden. Ein Buch namens Philosophie des Unbewussten, verfasst 1869 auch der Schellingianer Eduard von Hartmann. In diesem Buch werden idealistische, romantisch-idealistische und solche psychologischen Elemente, die von außen drauf gucken, gemischt. Sagen wir es vorläufig so, die romantische Idee von der auf neue Weise ernst genommenen Erfahrung mit der Wirklichkeit, die auch eine subjektiv innerliche Erfahrung ist und sein darf, kann sich ganz offenbar erstaunlich schnell vermischen mit einem an den Naturwissenschaften orientierten Objektivitäts- und Forschungsideal. Und was dann herauskommt, ist eine ganz neue Form der Seelen- und Menschenkunde, die in vielem, also methodisch vor allem, methodologisch gar nicht mehr so romantisch funktioniert. Denn hier, wenn es um empirische Forschung geht, haben Sie etwas sozusagen wieder hineingeholt in die Frage, zum Beispiel nach den Vorstellungen oder den Träumen, die Idee von einer klaren Wirklichkeitslinie, an der man empirische Forschung einmessen kann. Also da blickt sozusagen der Forscher wieder aus gesichertem Abstand auf das Objekt namens Vorstellung und wir befinden uns dann mit einem Schlag in einer völlig anderen Situation als die, auf die es der Romantik gerade angekommen war. So viel zu diesem Aspekt, dass es da ein latentes, also so eine Dimension oder Ebene des Latenten gibt, des Unbewussten, die es zu erforschen gilt, aber jetzt eben erfahrungskundlich in einem anderen Sinne, nicht im Sinne eines existenziellen sich drauf einlassens, sondern im Sinne einer also anthropologisch objektivierenden Empirie, die der Medizin auf der einen Seite nahesteht, auf der anderen Seite den Naturwissenschaften der Zeit. Schließlich der dritte Zug, dieser hier. Dazu eine etwas ausführlichere Erläuterung. Was von der Romantik auch bleiben wird und in der Folgezeit fortwirkt, hat Hans Blumenberg, also ist etwas, man muss das etwas, kann man nicht mit einer Vokabel beschreiben, Hans Blumenberg hat es den Vorrang der Kunst vor der Geschichte genannt. Was er damit meint, sieht Blumenberg am frühesten und deutlichsten bei dem bereits zu seiner Zeit viel gelesen, sozusagen den Zeitgeist treffenden Philosophen Arthur Schopenhauer gegeben, auf den ich gleich auch noch ein bisschen länger eingehe. Gemeint ist mit diesem Stichwort Vorrang der Kunst vor der Geschichte, die Romantik entfaltet ja schon früh einen auf neue Weise nach tiefen Phänomenen suchenden Blick. Und indem sie das tut, ironisiert sie einerseits die Oberflächen, spielt mit den Bruchstücken der Wirklichkeiten und organisiert diese polemischen Verhältnisse, sie erinnern sich, die Igel, die Fragmente und so weiter. Aber das ist nur die eine Seite, dass sozusagen die Oberflächen, die Welt, die wir haben, ins Zwielicht gerät und ins Schwimmen und in Widersprüche verstrickt werden darf, was die Romantik mit dieser Bewegung auf der anderen Seite nahelegt, und das wird dann späterhin sehr wirksam, ist die Existenz von sozusagen Urphänomenen. Also unter dieser Oberfläche, unter diesem Spiel der fragmentierten Facetten, mag da nicht etwas sein, wie sozusagen eine neue Form von unterschwelligen Großgestalten, Urdämonen, verborgene innerliche Wirkkräfte, unbewusste Natur- oder Kulturgehalte, Gestalten, die sich jedenfalls, und das ist entscheidend, die sich nicht nur entziehen, sofern sie latent sind, also nicht ad hoc wahrnehmbar, sondern die sich auch den Wechselfällen sozusagen der äußeren Menschengeschichte, so wie wir sie kennen, der Handlungen, des Manifesten, was unsere Welt so sichtbar ausmacht, entziehen. So eine Art zweiter Ebene in der Welt, auf der, ich drücke das jetzt mal flapsig aus, ich gehe gleich auf das Zeitproblem noch ein, eine zweite Ebene, auf der die Uhren ganz anders gehen. Das Stichwort Uhr, jetzt bin ich hier mit Haselhan, UR, also Urphänomene, Urgestalten und so weiter, ist eins, das in der Romantik auch schon in verschiedener Weise gewendet wird. Und auch das bleibt, also ich meine, gibt es auch schon Goethe und so Stichwort, ja, das bleibt eben das 19. Jahrhundert eine ungemein attraktive Spekulationsrichtung, die Blickrichtung auf Urtümliches unterhalb der Oberflächen, mit denen wir sozusagen Erfahrungsevidenzen haben können. In der Romantik, so Blumenberg, ich zitiere, konnte zwischen den Begriffen von Traum und Wachwelt ein kommunizierendes System entstehen, bei dem entweder die Traumsphäre Charaktere der alten, gemeint ist die rationalistisch verbürgte, der alten Realität an sich zieht und an Ernsthaftigkeit gewinnt. Also die Traumsphäre wird auf der einen Seite sozusagen aufgewertet, oder aber bei dem die wirkliche Welt als solcher an Ernsthaftigkeit verliert, um etwa die bloße Selbstbespiegelung eines Urdämons zu werden, der beispielsweise Wille heißen kann oder auch Trieb oder auch Leben. Also es ist eigentlich eine Doppelbewegung. Einerseits zielt das romantische Projekt explizit, würde ich sagen, so habe ich es ja auch präsentiert, sozusagen immens auf Wirklichkeit, so wie sie ist, und auch auf Veränderung von Wirklichkeiten. Andererseits kann man die Romantik aber auch so auffassen, betreiben und späterhin rezipieren, dass es eigentlich gerade eine Entwirklichkeit, unwesentlich werden der wirklichen Welt, mit der wir so zu tun haben, beinhaltet, und dass wir sozusagen aufgerufen sind, uns mehr oder weniger resigniert abzuwenden von diesen ganzen Oberflächenphänomenen, um dann in der Tiefe nach dem eigentlichen Triebkräften und dergleichen zu suchen. Diesen von Blumenberg als zweiten genannten Weg, also weg von der Aufwertung der aktuellen Gegenwart hin zur zeitlosen Erfahrung von Urphänomenen, vollzieht ein Philosoph, wie gesagt, auf besondere Weise, nämlich Arthur Schopenhauer. Schopenhauer versenkt sich in das von Willenskräften, Hoffnung, Verzweifeln und Abscheu zerklüftete Reich der inneren Erfahrung. Er tut damit in seinem Oeuvre weniger einen Schritt in eine empirische Psychologie oder dergleichen hinein, als vielmehr zunächst eine sozusagen Innerlichkeitsperspektive zu entfalten, eine Perspektive einer geschichtsenthobenen Lektüre des Lebens, der Lebenskräfte, die in uns, in unserem individuellen Horizont und im Horizont unserer Kultur stecken und uns in gewisser Weise in ihrem Bann halten. Diese schopenhauerische Weltdeutung stößt letztlich allein auf das Phänomen unseres eigenen Willens. Dieser Wille regiert wie eine Art Daseinssucht in uns, und wenn wir ihn durchdenken, behalten wir gleichsam nichts zurück. Lediglich ein dem Willen eigenes Lebensrätsel, und aus dieser Warte dann in letzter Instanz auch so etwas wie eine Gleichwertigkeit von Traum und Leben. Aber Sie merken, mit einer ganz anderen Konnotation sozusagen, auf Großabstand zur Welt gegangen, resultiert diese Gleichwertigkeit von Traum und Leben und nicht etwa mitten in der Welt aufgefunden. Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches, heißt es bei Schopenhauer. Zitat, ich zitiere das jetzt mal ein bisschen länger, also das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches. Das Lesen im Zusammenhang heißt wirkliches Leben. Wann aber die jedesmalige Lesestunde, der Tag, zu Ende und die Erholungszeit gekommen ist, so blättern wir oft noch müßig und schlagen ohne Ordnung und Zusammenhang bald hier, bald dort ein Blatt auf. Oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes, aber immer aus demselben Buch. So ein einzeln gelesenes Blatt ist zwar außer Zusammenhang mit der folgerechten Durchlesung, doch steht es hierdurch nicht sogar sehr hinter dieser zurück, wenn man bedenkt, dass auch das Ganze der folgerechten Lektüre ebenso aus dem Stegreif anhebt und endigt und so nach nur als ein größeres einzelnes Blatt anzusehen ist. Obwohl also die einzelnen Träume vom wirklichen Leben dadurch geschieden sind, dass sie in den Zusammenhang der Erfahrung, welcher durch dasselbe stetig geht, nicht mit eingreifen und das Erwachen diesen Unterschied bezeichnet, so gehört ja doch eben jener Zusammenhang der Erfahrung schon dem wirklichen Leben als seine Form an und der Traum hat ebenso auch einen Zusammenhang in sich aufzuweisen, nämlich diesen des Blätterns. Dieser andere Zustand, wo alles so ein bisschen weniger folgerecht gelesen wird im Buch des Lebens. Nochmal Schopenhauer, nimmt man nun den Standpunkt der Beurteilung außerhalb beider an, so findet sich in ihrem Wesen kein bestimmter Unterschied und man ist genötigt, den Dichtern zuzugeben, dass das Leben ein langer Traum sei. Schopenhauer gewinnt aus der Tatsache, dass die reale und die geträumte anschauliche Welt sich letztlich doch so sehr ähneln, die Grundfrage seiner Philosophie. Es ist diejenige Frage, die aus seiner Sicht alle Erkenntnistheorie bisher versäumte zu stellen. Ich zitiere: Was ist die anschauliche Welt noch außer dem, dass sie meine Vorstellung ist? Ist sie, deren ich mir nur einmal und zwar als Vorstellung bewusst bin, einerseits Vorstellung, andererseits Wille? Die deutliche Erklärung und Bejahung dieser Frage wird der Inhalt des zweiten Buches sein. Ende des Zitats. Und so heißt denn auch das Buch, von dem hier gerade die Rede ist, auf das Schopenhauer sich bezieht, Die Welt als Wille und Vorstellung. Da haben Sie diese beiden Ebenen, die Vorstellungen an der Oberfläche und sozusagen diese verborgene Dynamik des Willens in der Tiefe. Verborgen führt der Wille Regie, wo wir nur Vorstellungen, Blätter dieses Lebensbuchs haben. Dieses Buchs, das am Tag ein eher großes zusammenhängendes Blatt ist und das nachts, wenn wir träumen, eben viele so durch lose durchblätterte unterschiedliche Blätter hergibt. Verborgen führt der Wille Regie. Bei Schopenhauer sind dabei freilich keine Götter oder sonst wie transzendenten Mächte mit im Spiel. Es sind aus seiner Sicht in jedem Fall immer in einem untergründigen Sinne wir selbst, die wir träumen und wachen und auch wir selbst, auf das wir stoßen, wenn wir sozusagen in die Tiefe hineinfragen. Mein eigener Wille und nichts als dieser eigene Wille ist so etwas wie der, das sagt er tatsächlich an einer Nachlassstelle, so etwas wie der heimliche Theaterdirektor meiner Träume. Eben insofern kann ich das Fremde, Unzusammenhängende meiner Träume dann auch deuten. Verstehe ich die provozierende Zufälligkeit der Trauminhalte, die geheimen Verbindungen zwischen ihnen richtig, so enthüllt sich, Zitat, die geheime Macht, die sie, und zwar einzig und allein, unsere Willen lenkt und der alle Zufälle des Traums im Geheimen gehorchen. Zitat Ende. Und diese geheime Macht ist eben der Wille, der uns natürlich nicht bewusst ist. Also auch da merken Sie, wie die Elemente alle zusammenschießen, die ich da vorhin vermerkt hatte. Ich will in Schopenhauers Philosophie nicht sehr weit einsteigen. Kommen wir auf den zentralen Punkt. Schopenhauer betrachtet hier zum einen die Träume als deutbar. Zum anderen sieht er aber in ihnen nicht aristotelisch oder romantisch die verborgenen Kräfte unserer Seele am Werk einfach nur, sondern er sieht etwas spezifisch anderes, nämlich die Kraft und die Macht unseres Willens, nicht der Seele, sondern unseres Willens, und dieser Wille ist verstanden im Sinne eines physiologisch-materiellen Lebenstriebes. Die Träume eröffnen uns damit nicht mehr so sehr die Dimension eines potenziell wirklichen Imaginären, eine Art verborgener Dimension fantastisch konträrer Wirklichkeitsmöglichkeiten um uns herum, gleichsam auf der Hautoberfläche unserer Erfahrungswelt, so wie es die frühen Romantiker sahen, sondern, wenn wir mit dem Materialisten Schopenhauer folgen, offenbaren die Träume vielmehr jene Schicht, die auf einen düsteren, lebensstofflich triebhaften Urgrund im Inneren unserer selbst verweist. Wir stoßen in uns, in dem, was uns als etwas Bedeutsames erscheint und auch in dem, was uns das Bedeutsame symbolisiert, also in kulturellen Symbolen, auf Urgehalte in diesem Sinne. Wir stoßen auf eine Ebene, die sich, und das ist jetzt ein weiterer wichtiger Aspekt, eben aus der Warte dieser tiefgründigen Metaphysik eines Willenslebens, eines archaischen Willenslebens gesehen, der normalen zeitlichen Dimension auch entzieht. Resultat der durch Schopenhauer vorgenommenen Subjektivierung des ästhetischen Weltspiels, dieses romantisch-ästhetischen Spiels mit der Wirklichkeit der Gegenwart, wäre damit jene von Blumenberg angesprochene Vorrang des Archaischen vor der Geschichte. Damit schlägt sich also der Bogen zurück zu dem Zeitproblem. Es gibt einen Vorrang einer Dynamik ahistorischer Antriebe vor der geschichtlichen Aktualität. In diesem Sinne hier dieses Stichwort Entzeitlichung. Die Urphänomene haben entweder keine oder jedenfalls einen eigenen, anderen Typ von Zeitlichkeit, den sie in sich tragen. Und die Wegwendung sozusagen von der Welt um uns herum ist eine Wegwendung von der geschichtlichen Aktualität. Die geschichtliche Wirklichkeit hat aus dieser Perspektive sozusagen ihren scharfen Wirklichkeitswert verloren. Man könnte für diese Verschiebung, diese Wendung neben dem Namen Schopenhauer noch weitere Namen nennen und sie in diesem Sinne als sozusagen postromantische Verschiebung deuten, zum Beispiel den Namen Kierkegaard oder auch den Namen Nietzsche, wenngleich über Nietzsche einiges anderes zu sagen wäre. Ich deute das nur an, um so ein bisschen eine Verbindung herzustellen. Eine solche Tendenz zur Einklammerung des geschichtlichen Gegenwartsverständnisses ist namentlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts jedoch keineswegs nur in der Philosophie spürbar. Vergessen Sie nicht, dass mit dem Jahr 1859, nämlich dem Erscheinen von Darwins Ursprung der Arten, erstmals eine biologische Evolutionslehre auf den Plan tritt, die auch eine Konkurrentin der Handlungsgeschichte herkömmlichen Typs ist. Auch der Zeitcharakter der Evolution, die sozusagen hinter dem Rücken der Menschengeschichte auf der Ebene der Gattungen, der Arten und so weiter abläuft, ist eine Zeit völlig anderen Typs. Eine lange Welle sozusagen. Und sie konkurriert mit der Handlungsgeschichte der aktuellen historischen Gegenwart, in der wir stehen. Das ist ein Thema, wer in der Zeittheorienvorlesung war, wir hatten das da ausführlicher besprochen, das sich aber hier gut verknüpfen lässt. Auch die möglichen Antriebskräfte der Evolution also, verstanden als Konkurrenten der Handlungsgeschichte, entwerten eher diesen aktuellen historischen Bezug. Und man könnte auch diese sozusagen biologische Perspektive verknüpfen mit jenen postromantischen, archaischen und untergründigen Trieben, die beispielsweise Schopenhauer beschwört. Es gibt da sozusagen eine neue Affinitätszone zur biologischen, physiologischen Interpretation dessen, was in der Romantik Seele hieß. Ende des 19. Jahrhunderts werden die verborgenen anderen Wirklichkeiten interessanter als die manifeste Realität selbst. Weniger die Fantasie ist es aber, auf die man dann stößt, als vielmehr eben diese verborgenen, stofflichen, sozusagen willensstofflichen Untergründe unserer Kultur. Man ahnt dann Tiefen und tiefe Bedeutungen, aber eben weniger im Grunde die Bedeutung, die jetzt im Sinne, also in dem intellektuellen Sinne von Bedeutung, also bezogen auf Sprache oder Poesie und dergleichen, als eben Bedeutung im Sinne von solchen Triebtatsachen, die da in Wirklichkeit dahinter stehen. So, Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich jetzt hier, namentlich am Denken Schopenhauers, bereits einiges hervorgehoben habe, was uns das Auftauchen eines Autors wie Sigmund Freud am Ende des 19. Jahrhunderts vielleicht nicht mehr ganz so überraschend scheinen lässt, wie man es vielleicht denken mag. Das ganz eigene Vorstellungsleben, die Blätter des Tages, wie aber auch die Blätter der Nacht, ließen sich lesbar machen. Das war ja eine schon von Schopenhauer artikulierte Vision, so wie ich das eben zitiert habe. Also lesbar bezogen auf den Willen, den Theaterdirektor unserer Träume, den wir dahinter vermuten müssen. Also die ureigene verborgene Willensregie ist in den Träumen und auch Holismus, Kontinuum, im Grunde auf dieselbe Weise im Tagesgeschehen am Werk. Die Traumdeutung Freuds, könnte man etwas flapsig sagen, fiel nicht vom Himmel. Schon Schopenhauer sah diesen sprichwörtlichen Theaterdirektor am Werk, den anderen untergründigen, unbewussten. Umgekehrt ist aber dieser Bezug zu Schopenhauer, wie gesagt, nur die eine Seite der Medaille. Es gibt nämlich neben dem philosophierenden Welt- und Lebensverächter Schopenhauer eine Fülle von anderer nachromantischer Literatur, die sich eher sozusagen auf dem naturalisierenden Weg befindet und die ebenfalls dieses Thema der Träume diskutiert und sozusagen unter nachromantischen Vorzeichen zu untersuchen begonnen hat. Wenn man so will, ist Schopenhauer mit seinem Bezug auf die Urkräfte und die Triebe und das Unbewusste nur die Spitze des Eisbergs. An die Stelle kosmologischer Faszinosa, wie die Frage der Elektrizität und des Magnetismus oder überhaupt die geheimnisvolle Natur der chemischen Prozesse, Sie erinnern sich, das war für die Frühromantik spannend gewesen, oder auch das Wesen der Kometen, Jean-Paul, der Komet, sind am Ende des Jahrhunderts tatsächlich in einem umfassenden Sinne entweder so schopenhauerisch gewendet oder eben stärker empirisch die psychologischen Fragen, Psychologie und Experimente im Bereich der empirischen Psychologie getreten. Die Natur der Psyche oder des Seelenlebens war schon in der Romantik Gegenstand der Betrachtung gewesen, etwa, auch übrigens der empirischen Betrachtung, etwa kannte man den Somnambulismus, den gute Magnetiseure schnell und zuverlässig auszulösen vermochten. Wer da zu den schon bereits romantischen Interessen an solchen Phänomenen was lesen möchte, dem empfehle ich Gotthilf Heinrich Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Wissenschaften. Schubert, wie der Komponist, das stammt aus dem Jahr 1808 und hier schildert Schubert die Metallfühligkeit beispielsweise dieser magnetisierten Somnambulen. Sie können magnetisiertes Wasser riechen, stellt er fest. Sie spüren Gold. Und er stellt auch fest, dass die Somnambul Schlafenden nach innen sehen können und sie können die Zukunft sehen, vor allem in ihre eigene. Und wenn man sie aufweckt, dann erinnern sie sich an nichts. Also das ist eine prima Lektüre, das ist so ein bisschen, das war damals jetzt auch nicht wirklich seriöse Wissenschaft, das ist so ein bisschen sozusagen der Erich von Däniken des Jahrhundertbeginns damals. Aber man sieht, es gibt dieses Interesse auch schon in der Zeit, also ich will jetzt nicht so ganz grob sagen, von der Chemie hin zur Psychologie. Es gibt auch so ein Interesse zum Beispiel an solchen Magnetisierungsexperimenten. Aber solche Zwischen- und Grenzzustände rücken in den nachfolgenden Jahrzehnten eben nicht etwa, wie man denken könnte, mit dem weiter sozusagen Aufblühen der empirischen Menschenwissenschaften dann endgültig an den Rand des Blickfelds, sondern sie rücken zunehmend ins Zentrum der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit. Also so ein Buch wie dieses von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Wissenschaft, Sie merken schon am Titel, Nachtseite der Wissenschaft, er versteht sich sozusagen als Gegenwissenschaftler, das ist so eine Art Exot noch zur damaligen Zeit, und Literatur diesen Typs wird zur Mitte des 19. Jahrhunderts wissenschaftsfähig. Also natürlich argumentiert man dann ein bisschen anders, aber die Themen sind sozusagen zu wissenschaftlichen Kardinalthemen geworden, zu Kardinalthemen dieser entstehenden Disziplin namens Psychologie. Oder die Psychologie ist da auch eine in Entstehung begriffene Unterformation, man könnte auch sagen, im gesamten sogenannten Großbereich der Anthropologie, also im gesamten Feld dieser empirischen Menschenforschung, emanzipieren sich solche psychologisierenden Zugriffe. Und das Arbeitsfeld ist nicht zuletzt eben die Erkundung dieser spektakulären Grenzzustände und dieser Praktiken, die dahin führen. Wobei just in dieser Zeit, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Fülle von solchen Grenzzuständen auch neu entdeckt wird. Wir würden vielleicht von heute aus auch sagen, sie werden systematisch produziert, diese Grenzzustände. Eben im Wege von Experimenten mit dem Somnambulismus, mit verschiedenen Maßnahmen, die Magnetiseure mit magnetisierten Medien veranstalten. Man erprobt die Telepathie, die Hellseherei etc. Dergleichen, kann man sagen, war regelrecht Mode, und der Übergang zwischen Varieté und Wissenschaft war dabei fließend. Aus dem Mesmerismus etwa entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die medizinisch anerkannte Praktik der Hypnose. Sie wird namentlich in der Psychiatrie am Ende des 19. Jahrhunderts auf unterschiedliche Weise angewendet. Sie wird auch von Freud verwendet werden und auch später dann noch weiter. Das heißt, man kann sagen, also in dieser Experimentier- und Forschungszone, in dieser Faszinationszone, ging tatsächlich oft einiges sozusagen vom Varieté in die Wissenschaft über. Was nun in diesem eigenartigen Klima in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts neben jenem zumindest halbwissenschaftlichen Interesse am Okkulten ebenfalls entsteht, und damit kommen wir wieder zurück auf unser Thema und auch, wenn Sie sich erinnern, auf einen Punkt, den ich am Anfang in der ersten Vorlesung schon herausgestrichen hatte, was ebenfalls entsteht, ist eine Fülle von, und zwar eben jetzt anthropologisch-seelenkundlichen Untersuchungen über das Träumen. Es gibt eine regelrechte Explosion der Traumliteratur, und zwar jetzt als Literatur unter diesem Vorzeichen der empirischen Beforschung. Was immer dann da Empirie genau heißt. Einfach, um das mal so zu illustrieren, nehmen wir eine kleine, keineswegs vollständige Liste zusammengestellt. Ausgewählte Publikationen zum Thema Traum vor 1900. Also wenn ich da Fülle sage, das sind wissenschaftliche Arbeiten, also Sie sehen es an den Publikationsorten auch, also die Aufsätze zum Beispiel sind in den entstehenden Zeitschriften dieser Disziplin, zum Beispiel der Psychologie, publiziert. Sie sehen also tatsächlich, was für eine Forschungsexplosion da stattgefunden hat. Ich lese mal so ein paar vor, man kann es wahrscheinlich hinten nicht so gut lesen, auch wegen der Titel. Burdach beispielsweise, die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Börner, das Alpdrücken, seine Begründung und Verhütung, Würzburg 1855. Dann der vorhin schon erwähnte Fechner, Elemente der Psychophysik. Scherner, das Leben des Traums und so weiter bis Weigand, Entstehung der Träume, derselbe, die physiologischen Beziehungen der Traumvorgänge, Sante de Sanctis, Isogni e il Sonno, nel Isterismo e nella Epilessia. Also da merken Sie den medizinischen Hintergrund. Von demselben dann Isogni, Turin 1899. Und dann eben auch eine Fülle von Zeitschriften aufsetzen, woraus Sie schließen können, es existiert wirklich sowas wie eine wissenschaftliche Debatte. Aneinander anknüpfend. Haffner, Schlafen und Träumen, Sammlung zeitgemäßer Broschüren, Frankfurt 1887. Delage, Essay sur la Théorie du Rêve, in Revue Industrielle, auch interessant als Publikationsort. Ladd's Contribution to the Psychology of Visual Dreams. Calkins Statistic of Dreams. Da wird also auch statistisch verzeichnet, wovon wird geträumt, wann und wie. Tannery sur la mémoire dans le rêve in Revue Philosophique. Da haben wir es wieder stärker in der Philosophie, wobei das eine Zeitschrift ist, die ein sehr breites Publikationsspektrum in sich versammelt. Also eine Riesenfülle von im Großen und Ganzen empirisch orientierter Traumliteratur. Diese Bücher alle sind nicht etwa an Traumdeutung interessiert. Also an einem pragmatischen Nutzen von Traumauskünften für das Leben. Da gibt es auch eine scharfe Trennlinie zwischen dem vorhin zitierten Schopenhauer und dieser psychologischen Literatur. Also Traumdeutung interessiert diesen Diskurs nicht. Diese Bücher wenden sich auch ab von der Frage nach einem möglichen neuen Weltzugang, von Fragen wie Poesie oder dergleichen, oder auch von der Frage nach dem Entwurf eines utopischen Moments, eines neuen gesellschaftlichen Miteinanders im Zeichen der Träume oder im Zeichen der Fantasie oder dergleichen. Also diese Seite der romantischen Bewegung findet hier überhaupt nicht statt. Stattdessen wird hier untersucht, das Was ist des Traumes. Der Traum soll also erklärt werden. Nicht allein einer physiologischen Erklärung gilt jedoch jetzt die Suche, die Physiologie spielt hinein, aber das allein ist nicht mehr Thema, wie das noch bei Kant der Fall gewesen war. Sie erinnern sich, diese Funktion, uns im Schlaf nicht in den Tod rutschen zu lassen. Derartige physiologische Aspekte ziehen die Autoren des ausgehenden 19. Jahrhunderts zwar mit in Betracht, aber sie untersuchen doch das Traumphänomen oder Traumphänomene auf gewisse Weise neu. Nämlich, indem sie deren Funktionen nicht nur für den Körper, sondern für ein autonomes Seeleninneres, ein regelrechtes Seelenleben ins Auge fassen. Also für einen vom Körper nicht völlig getrennten, aber sozusagen doch gesondert zu denkenden und zu interpretierenden Haushalt einer Psyche. Einer Psyche, die einer eigengesetzlichen Dynamik folgt und also nicht ohne weiteres allein durch physiologische Mechanismen erklärt werden kann. Diese auf die psychische Rolle des Traums konzentrierten Schlaf- und Traum Theorien kann man, also sagen wir mal, dieser Forschungsdiskurs aus den Jahrzehnten vor 1900 bildet nun freilich ein ziemlich uneinheitliches Feld. Also das Suchprogramm ist sozusagen klar. Der Traum ist relevant, er soll erklärt werden und er soll auch erklärt werden in einer Weise, die der Tatsache, dass es sich um ein genuin psychisches Phänomen handelt, Rechnung trägt. Der Traum soll also nicht einfach irgendwie als Körpererscheinung gedeutet werden. Was dann aber unter diesem Forschungsprogramm konkret zusammenkommt, ist eine extrem uneinheitliche Form von Forschung. Beteiligt sind hier Psychologie, Physiologie, Philosophie und Heilkunde und auch Altphilologie, sozusagen als Disziplinen, die in irgendeiner Weise beteiligt sind und deren Verfahren auch in irgendeiner Weise eine Rolle spielen können. Man vermutete Korrespondenzen zwischen bestimmten Leibreizen und bestimmten Trauminhalten. Das kennen wir noch aus der griechischen Antike. Sie erinnern sich, Also der Typ Träume, der sozusagen einfach gegenwärtig auf Körperzustände hinweist und jetzt gar nicht besonders der Deutung bedarf. Also das vermutete man, Leibreize und Trauminhalte, die irgendwie korrespondieren und die sich dann mit weiteren Vorstellungen, psychischen Vorstellungen, assoziativ verbinden. Assoziation ist auch ein Stichwort dieses Arbeitsfeldes, also anlagern. Auch da merken Sie, wenn Sie nochmal rückblenden auf die Romantik, auch diese Vorstellung der Assoziation enthält so eine kleine Signatur des romantischen Zusammendenkens, die Fragmente, die eine Totalität bilden und so weiter. Das ist natürlich nicht mehr mitgedacht in diesen Arbeiten, für diese Assoziation sozusagen eher ein noch in seinen Details noch nicht ganz genau geklärter psychischer Mechanismus. Die physiologische Psychologie Wilhelm Wundts ist besonders zu nennen, die also diese assoziationspsychologische Deutung der Träume vorantreibt. Man nahm aber auch die Träume dann doch wieder eher von der Logik ihrer Gehalte her und nahm dann an, dass es sowas ist wie ein unbewusster, sich alter Gedächtnisinhalte bemächtigender, aber eben eigengesetzlicher Wille, der uns im Schlaf diese Träume beschert. Der die Vorstellungen produziert und dann im Schlaf in dieser markanten Form eben uns in unsere Erfahrung bringt. Das ist etwa die Forschungsrichtung, die der Experimentalphysiologe und Hypnoseforscher Bashid verfolgt hat. Oder aber, wieder eine andere Variante, man ordnete, das ist jetzt wieder eher physiologisch, bestimmte Träume bestimmten Hirnregionen zu. Das hat etwa der Hirnforscher Laubz gemacht. Unübersichtlich und oft hybrid, also durch wilde Mischungen letztlich von Theorieversatzstücken gelöst, waren dabei nicht nur sozusagen die Erklärungsansätze, sondern auch die Fragen der Methoden. Das hatte ich eben schon angedeutet. Man verwendete Traumberichte, man unternahm Laborbeobachtungen von Träumern im Schlaf, also sowas, was wir heute Schlaflabor nennen, das gab es schon im 19. Jahrhundert. Die Hirnchirurgie wurde eingesetzt und auch Beobachtungen am geöffneten, eigens zu diesem Zweck geöffneten Schädel wurden unternommen und galten als relevant, auch ohne dass dabei was rauskam, so richtig, aber eben diese Zuordnungsversuche wurden tatsächlich am geöffneten Schädel vorgenommen. Und was ebenfalls eine große Rolle spielte, war die manchmal eingeschmuggelte, manchmal offen deklarierte Selbsterfahrung der Forscher. Also die Protokollierung der eigenen Träume, die Befragung anderer, was habt ihr geträumt, also so eine Art wilder Empirie, die vor allem auch auf sich selbst als Experimentierfeld zurückgriff. Diese eigentümliche, methodisch und theoretisch desorientierte oder ungeordnete Lage der empirischen Forschung rund um Schlaf und Traum, die zum Ende des 19. Jahrhunderts herrschte, hat der Wissenschaftshistoriker Alexandre Métraux mit folgenden Worten charakterisiert. Das ist eine schöne Zusammenfassung, die zitiere ich jetzt mal. Also bezieht sich jetzt auch auf die Geschwader dieser Forscher. Den einen erscheinen sie, also die Träume, als Verwandte geistiger Anomalien. Den anderen als Entsprechungen normaler geistiger Tätigkeit. Man sagte ihnen nach, dass sie vom Gehirn produziert werden, wenn es in den Schlaf versinkt oder wenn es daraus emportaucht. Es könnte aber auch sein, dass sie eigentlich nur im Tiefschlaf hervorgebracht werden. Die einen meinen, dass Tagesreste verarbeitet, die anderen meinen, dass sowohl Tagesreste wie auch unbewusst gebliebene verstaubte Gedächtnisspuren aus früheren Lebensepochen inszeniert werden. Neurophysiologisch betrachtet entstehen Träume, glaubt man den einen Forschern, nur in den höchsten Funktionszentren. Glaubt man den anderen Forschern, entstehen sie beinahe in jedem Hirnareal oder vielleicht, glaubt man den dritten, in tieferen Zerebralschichten. Die einen behaupten, dass Träume entbehrliche Nebenerscheinungen neurophysiologischer, ja metabolischer Prozesse der lebenden Materie sind. Andere behaupten indes, dass es sich um essentiell psychische Phänomene handelt, die nach Maßgabe ihrer Eigengesetzlichkeit zur Manifestation ihrer selbst gelangen. Soweit das Zitat. Also Sie merken, ein ein quirliges Forschungsfeld, in dem aber Erklärungen, Aussagen, Hypothesen, Beobachtungen, Methoden und dergleichen wild nebeneinander stehen. Besonders markant und auch schon zu dieser Zeit Thema ist, dass die Forscher sich immer irgendwie auch ihrer eigenen Selbsterfahrungen als Informationsquelle bedienen müssen. Das hatte ich eben schon, oder faktisch bedienen, das hatte ich eben schon erwähnt. Und dass es eben deswegen für diese ganze Traumempirie überhaupt keine methodische Abklärung gibt oder so etwas wie methodische Standards. In einem Wort, so noch einmal mit Roh, Infern des Jäckle entführten Träume ihre Forscher in Grenzbereiche, an denen der Common Sense sich aufzureiben schien, und die Traumforschung geriet dabei in theoretisches Dämmerlicht. Soweit also etwas vielleicht kräftig ausgemalt, diese eigenartige anthropologisch-psychologische Gemengelage zweite Hälfte, letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und damit kommen wir jetzt zu Sigmund Freud. Sein Buch, Die Traumdeutung, heißt es, erscheint im Jahre 1900. Ob Freud das so getimt hat, wird die Geschichte wahrscheinlich so nie wirklich feststellen können. Und wir können davon ausgehen, der noch junge Freud gehört zu den besten Kennern der anthropologischen, physiologischen und psychologischen Literatur seiner Zeit. Alle diese Titel, die ich hier aufgeführt habe, und etliche mehr, werden von ihm verwendet und werden auch in der Traumdeutung, in diesem Buch, das die Traumdeutung heißt, eingehend diskutiert. Sehen wir uns aber doch einmal ganz genau an, wie Freud sein eigenes Buch denn nun in der Theorielandschaft seiner Zeit in diesem großen Forschungsfeld selbst platziert. Wenn Sie sich vorstellen, dass es in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ja offenbar einen breiten, sagen wir, empirischen Forschungs- und Interessensstand, zwar keinen einheitlichen, aber einen breiten Forschungsstand zum Traum bereits gab, dann fällt es doch auf, es ist sehr markant, mit welcher Geste nun der Autor Freud sein großes Buch, also groß auch im physischen, also ist wirklich ein dickes Buch, zur Traumdeutung beginnt. Indem ich hier, so lauten die ersten Zeilen des Buches, nämlich die ersten Zeilen der kurzen Vorbemerkung zur ersten Auflage der Traumdeutung von 1900, das zitiere ich jetzt, indem ich hier die Darstellung der Traumdeutung versuche, glaube ich, den Umkreis neuropathologischer Interessen nicht überschritten zu haben. Denn der Traum erweist sich bei der psychologischen Prüfung als das erste Glied in der Reihe abnormer psychischer Gebilde, von deren weiteren Gliedern die hysterische Phobie, die Zwangs- und Wahnvorstellung den Arzt aus praktischen Gründen beschäftigen müssen. Auf eine ähnlich praktische Bedeutung kann der Traum, wie sich zeigen wird, Anspruch nicht erheben. Umso größer ist aber sein theoretischer Wert als Paradigma. Und wer sich die Entstehung der Traumbilder nicht zu erklären weiß, wird sich auch um das Verständnis der Phobien, Zwangs- und Wahnideen, eventuell um deren therapeutische Beeinflussung, vergeblich bemühen. Ende des Zitats. Sehen wir uns diesen Passus jetzt zum Abschluss nochmal genauer an. Indem ich hier die Darstellung der Traumdeutung versuche, glaube ich, den Umkreis neuropathologischer Interessen nicht überschritten zu haben. Damit erhebt Freud gerade nicht den Anspruch, eine umfassende Traumtheorie zu formulieren oder etwa den Traum im Rahmen einer Anthropologie, wie das bei vielen dieser Autoren, oder gar einer Philosophie, wie das bei vielen dieser Autoren der Fall ist, zu erklären. Er spricht hier mit diesem Satz betont als Arzt. Und er will die pathologische Relevanz, wenn man diesen ersten Satz jetzt ganz ernst nimmt, auch nicht etwa des Traumes, sondern lediglich der Traumdeutung also eigentlich nur einer bestimmten Praktik erklären. Mit dieser strengen Geste der Zurücknahme kombiniert, ist im zweiten Satz gleichwohl dann eine ganz entschlossene Situierung des Traums, und zwar auch an einer markanten Stelle. Der Traum soll nämlich sein, so hieß es, das erste Glied in der Reihe abnormer psychischer Gebilde. Allerdings der psychischen Gebilde, die den Arzt zumeist und zu Recht mehr beschäftigen. Freud nennt dann ja die Phobien, Zwänge, Wahnvorstellungen und so weiter. Immerhin, der Traum ist das erste Glied einer Reihe. Und dann folgt der dritte Satz. Der Traum müsse den Arzt zwar praktisch selten bekümmern, aber umso größer sei sein theoretischer Wert als Paradigma. Also, einerseits sagt er überschreitet den Umkreis neuropathologischer Interessen nicht. Was aber eigentlich relevant ist für den Arzt am Traum, ist sein Wert, sein theoretischer Wert als Paradigma. Und dann folgt in dieser zitierten Passage eine Formulierung von großer Wucht. Nur wer sich die Entstehung der Traumbilder zu erklären weiß, da ist es jetzt nicht mehr die Traumdeutung, die Entstehung der Traumbilder zu erklären weiß, wird auch zum Verständnis der Phobien, Zwangs- und Wahnideen und zu deren therapeutischer Beeinflussung vordringen. Hier ist dann also plötzlich nicht mehr nur von der Traumdeutung, sondern von der Erklärung des Traumphänomens, des gesamten Traumphänomens die Rede, und im Grunde postuliert Freud nichts anderes, als dass der Traum den eigentlichen zentralen Schlüssel darstellt, sowohl für das theoretische Verständnis, wie auch für jede Form von praktischer Behandlung der Nervenkrankheiten überhaupt. Und zwar aller Nervenkrankheiten. Bedenken Sie, dass Freud zwei Sätze vorher ja zunächst klargestellt hatte, er wolle als Mediziner schreiben und nur als Mediziner den besagten Umkreis neuropathologischer Interessen nicht überschreiten. In einem denselben Atemzug mehr oder weniger bietet er aber dann gleichwohl im Grunde der gesamten einschlägigen Medizin seine Traumdeutung als Einstieg in ein völliges Neuverständnis aller Gegenstände des Fachs an. Und auch, wenn man genau hinhört, als Königsweg zu dem, was bislang niemand hatte, nämlich zu einer einheitlichen Behandlungsweise des ganzen Spektrums neuropathologischer Erscheinungen. Die wenigen Sätze dieser Vorbemerkung sind also eigentlich sozusagen paradox orientiert. Sie ordnen sich einerseits ganz betont einer der extrem seriösen Disziplin der Medizin ein, also einer Disziplin, und heben andererseits doch zugleich die Grundfesten dieser Disziplin aus den Angeln. Wir haben da eine Art Doppelbewegung vor uns. Extreme Selbstbescheidung und Einordnung einerseits, extremer Erklärungsanspruch andererseits, um nicht zu sagen eine provokative, eine revolutionäre Geste. Von Anfang an, und das soll für heute als erste Beobachtung zu Freuds Traumdeutung, auf die ich jetzt in den nächsten Sitzungen etwas ausführlicher eingehen werde, von Anfang an positioniert Freud sein Werk über den Traum vor diesem Hintergrund in einer Art wissenschaftlichen Niemandsland, oder naja, Niemandsland eigentlich gerade nicht, also zunächst mal an einem wissenschaftlichen Unort. Denn die doppelte Logik, die seine Vorbemerkung da in Anspruch nimmt, nicht jenseits der Neuropathologie und doch vollständige Neugründung von deren Theorie und Praxis, die besagt ja eigentlich nichts anderes als die Traumdeutung definiert ihren eigenen Ort von vornherein selbst. Also in diesem Sinne Unort. Ein Werk, das sich zwar zuordnet, aber gleichzeitig das, wo es sich zuordnet, komplett neu rekonstruiert. Was natürlich dieser erste Einstieg zu leisten vermag, also diese eigentlich unhaltbare Behauptung, er schreibe nur, aber auch nur als Neuropathologe und als Arzt, das ist, dass er seinem Unternehmen trotz dieses Unortes, also des eigentlich sozusagen selbst gestifteten Ortes, ein Maximalmaß an Wissenschaftlichkeit sichert. Und das ist wichtig, gerade im Blick auf diese ja in Teilen durchaus ungeklärte Forschungslandschaft, von der man durchaus auch sagen kann, in Teilen unseriöse Forschungslandschaft oder umstrittene, in der einfach Meinung gegen Meinung steht. In diesem geschilderten unübersichtlichen Feld betritt Sigmund Freud eben nicht als ein psychologischer Traumtheoretiker die Bühne oder allgemein als ein Anthropologe unter den vielen, die das menschliche Seelenleben erforschen wollen, vollständig und ganz und grundsätzlich und so weiter, sondern er präsentiert sich allein als Arzt, der primär die Gegenstände seines Fachs vor Augen hat, eben das Entschlüsseln von Krankheitsmechanismen und die Heilung von Krankheiten. Dass der Traum außerdem noch diesen hohen Wert, jenen theoretischen Wert als Paradigma, Vorbild, Urbild, Kernbeispiel aller Pathologien überhaupt hat, dass er womöglich der Schlüssel ist sogar zum normalen Seelenleben, was dann im Buch tatsächlich auch die These Freuds ist. Das stilisiert dieser Einstieg Freuds in sein Thema sozusagen zum zufälligen Nebeneffekt. Also was er eigentlich machen will, ist medizinische Forschung bezogen auf Krankheitsmechanismen und der hohe theoretische Wert als Paradigma, der erscheint sozusagen so beiherspielend und sozusagen als Nebeneffekt. Was Freud nur ahnen konnte, wissen wir, ist eingetreten. Diese sich selbst stiftende Disziplin sozusagen ist im Zeichen dieser selbstbewussten Doppelgeste tatsächlich zu einer neuen Wissenschaft geworden. Irgendwo in der Nähe der Medizin, aber allenfalls lose mit der Medizin verbunden, ist bis heute die Psychoanalyse sozusagen ein Arbeitsfeld, das einen eigenständigen Typ von Wissenschaftlichkeit besitzt, den man wahrscheinlich bis heute auch am ehesten der Medizin zuordnen würde. Vor dem Hintergrund sozusagen dieser unter der Überschrift Psychologie oder Anthropologie und dergleichen laufenden Debattenlage ist es sozusagen der Psychoanalyse, auf die, also so hieß es damals noch nicht, also der Traumdeutung Freud sozusagen gelungen, in einer Seitenposition aufzutreten, die sich zugleich aber markant unterscheidet von diesem großen Feld. Wir werden uns der Traumforschung Freuds wie auch dem von ihm entworfenen praktischen Umgang mit den Träumen in der kommenden Vorlesung und auch in den Vorlesungen danach näher zuwenden. Freud ist in vielen extrem interessant, vor allem nachdem wir jetzt so viel historisch-philosophischen Kontext haben, der es uns erlaubt, den Freudschen Ansatz sozusagen aus Abstand zu betrachten und zu beziehen auf das, was wir jetzt alles in Bezug auf die Frage nach der Wirklichkeitslinie, die sich am Traumthema ja auch zeigt, was wir da alles jetzt schon sozusagen an Fragen und Blickschärfe mitbringen können. Freud ist ein extrem belesener Autor, was das angeht. Also neben diesem der Forschungsstand des 19. Jahrhunderts ist ihm natürlich auch die ganze philosophische Tradition bis in die Antike zurück vertraut und geläufig und übrigens auch ein Gutteil der Literatur, also der schönen Literatur, die das Thema wendet und dreht. Und er hat sich in der Tradition bis dato nicht so in irgendwie in vergleichbarer Weise vorfindlichen Intensität mit dem Traumthema beschäftigt. Also Sie haben ja gemerkt, von Descartes bis Kant und so weiter, wir haben immer wieder eigentlich mit Ausschnitten arbeiten müssen, mit kleinen Stellen, an denen ein Autor mal sozusagen mit dem Thema kurz Fühlung aufnimmt, ist zum Teil auch nur mobilisiert in einem Theoriekontext, der eigentlich auf was anderes zugespitzt ist und dergleichen. Das ist bei Freud jetzt vollkommen anders. Man könnte sagen, dass hier sicherlich es allerlei an sozusagen Verwissenschaftlichungsbemühungen in Richtung Traumvorstellungen, Traumerfahrungen, Traumquellen, psychische Ökonomie dahinter und so weiter im Gang ist. Aber so etwas wie eine auch auf theoretische Konsistenz hin angelegte Traumwissenschaft mit einem eigens dazugehörigen methodischen Repertoire hat eigentlich Freud geschaffen. Und das muss uns interessieren. Auch was für ein Typ von Wissenschaftlichkeit das ist. Ich habe jetzt mit diesem Auseinandernehmen dieser kurzen Vorbemerkung Sie schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass das natürlich alles andere als selbstverständlich ist, eine regelrechte Traumwissenschaft zu etablieren. Und es ist auch vor diesem Hintergrund nicht selbstverständlich. Also da gibt es jetzt zwar allerlei an forscherischem Interesse, aber erstens führt es noch nicht zu irgendeinem disziplinären Profil rund um den Traum herum und zweitens ist die Freudsche Traumwissenschaft auch auf spezifische Weise unterscheidbar von diesen, sage ich mal, schlichten empirisch-psychologischen Ansätzen. Sie haben ja gemerkt, einiges, was ich so zitiert habe, auch die Titel hier und so weiter, sind recht bruchlos, sozusagen Forschungen, die irgendwie versuchen, so im Gehirn oder mit irgendwelchen Antriebsmodellen die Traumentstehung zu erklären, als ob es sich eben doch mit dem sozusagen Seelenhaushalt um so etwas wie also Organe anderen Typs handelt. Das ist bei Freud alles sehr viel subtiler gelöst. Okay, das mal so nur als Vorblick. Nochmal die Zusammenfassung der heutigen Überlegungen. Erstens. Drei Grundzüge des romantischen Denkens bleiben als feste Bestandteile auch des naturwissenschaftlichen Denkens durch das ganze 19. Jahrhundert erhalten. Das romantische Wissenschaftsverständnis hatte a. einen holistischen Zug. Es denkt die überhaupt nur möglichen und die wirklichen Aspekte der Welt als ein einziges prozessförmig bewegtes Kontinuum, ein Kontinuum des Werdens, um mal einen hegelischen Ausdruck einzuführen, zusammen. Dieses romantisch-postromantische Wissenschaftsverständnis verlegt B. sein Erkenntnisinteresse erklärtermaßen auf Latenzphänomene und gerade nicht auf das, was evident und unbezweifelbar zutage liegt. Gesucht wird also nach verborgenen, unbewussten Kräften, die dem Bewusstsein allenfalls in Grenzerfahrungen oder als Grenzerfahrung gegeben sind. Das romantisch, in Teilen dann postromantische Wissenschaftsverständnis neigt C. zu einer Entzeitlichung und Ästhetisierung und korrespondieren zu einer sozusagen Materialisierung der Sicht auf die aktuelle Realität. Unterhalb der aktuellen Wirklichkeit, den bloßen Vorstellungen, wie das bei Schopenhauer hieß, eröffnet sich im Untergrund unserer Erfahrung ein weiter, von ganz anderen als den aktuell wirksamen äußeren Kräften regierter Raum. In diesem Raum, Raum gegen Zeit, in diesem Raum spielen Größen wie der Wille, das Leben oder Lebenskräfte, Triebe etc. eine entscheidende Rolle. Also existenzielle Mächte, vor deren Hintergrund Traum, Wirklichkeit, Begehren und Erinnerung ineinander gleiten. Auch das zeitliche Nacheinander ist in dieser Dimension, entweder aufgelöst oder jedenfalls nicht selbstverständlich anders beschaffen als in der aktuellen Welt der Handlungen und sozusagen der bewussten, der evidenzträchtigen Reflexion. Zweitens, sofern auch die Traumtheorie Freuds von diesen drei Merkmalen geprägt ist, also Holismus, dieses Latenzdenken, das Unbewusste und auch diese Entzeitlichung, dieses nicht selbstverständlichen, dieser Eigenzeit, dieser verborgenen Dimension, sofern auch die Traumtheorie Freuds von diesen drei Merkmalen geprägt ist, kann man sie als ein Nachfahren des romantischen Wissenschaftsverständnisses betrachten. Drittens, ziehen wir diese Linie, die ich heute für etwas, also auch mit relativ hoher Flughöhe gezogen habe, Diese Linie von der Romantik zur Psychoanalyse, so bietet uns die nachromantische Theorie von Arthur Schopenhauer eine Art Übergangsfigur an. Jedenfalls metaphorisch hat Schopenhauer die Träume zu lesbaren Seiten im Buch nicht der Welt, sondern im Buch unseres Lebens erklärt. In ihnen also, in diesen Traumvorstellungen, tobt unser Wille, der als verborgene Urkraft, aber auch im wachen Leben unsere Vorstellungen formt. Und markant war auch bei Schopenhauer diese im Prinzip Übergängigkeit zwischen der Wachwelt und der Traumwelt, sofern wir in der Wachwelt eben sozusagen auf einer großen Seite dieses Buchs des Lebens lesen und im Traum blättern wir mehr so vor uns hin. Viertens, nicht etwa nur Schopenhauer nimmt das Träumen ernst, also ein Philosoph, ein zwar sehr populärer Philosoph, aber eben doch Philosoph, sondern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tut dies nun auch die ihrem Selbstverständnis nach hundertprozentig naturwissenschaftliche Forschung. Anthropologie, empirische Psychologie, Physiologie und Neurologie entdecken das Thema. Eine Flut von Literatur entsteht, bringt allerdings in hohem Maße uneinheitliche Thesen und widersprüchliche Ergebnisse hervor. Fünftens, der junge Sigmund Freud publiziert im Jahre 1900 sein umfangreiches Werk über die Traumdeutung. Das Buch geht aufs Ganze, denn Freud weiß sich geradezu demonstrativ schon in der Vorbemerkung vom Traumdiskurs seiner Zeit abzusetzen. Er will allein als Mediziner schreiben, den Umkreis neuropathologischer Interessen nicht überschreiten, und zugleich beansprucht er nicht weniger, als einen neuen und endgültigen Schlüssel gefunden zu haben zur Erklärung und zur Therapie der Nervenkrankheiten überhaupt. Der Traum habe einen theoretischen Wert als Paradigma, postuliert Freud. Damit stiftet er, das ist jetzt erstmal so dahingesprochen, da setzen wir dann weiter an, damit stiftet er eine neue Form von Wissen. Eine neue Form von Wissen, das den Traum auch nicht allein erklärt, wie das hier bei diesen empirischen Fleißarbeiten der Fall ist, sondern eine Form von Wissen, das den Traum tatsächlich, nehmen wir den Satz ernst, zum Modell erklärt. Ja, damit bis zum nächsten Mal.